irgendwann einmal nach Kirchen reist. Wäre es am besten, wenn du nicht beim Türken speist. Ruckzuck hast du die ganze Nacht durchgeschissen. Hast du dann kein Klo vor der Tür, bist aufgeschmissen. Irgendwoher kriegt der Ali sein Gammelfleisch. Dazu gibt er dann einfach noch etwas Reis. Auch wenn der Dr. Z erfolgreich feilscht, mit dem Zeug, das er dir kocht, gewinnt er keinen Preis. Die Pampe, die man dir dort serviert, kriegst du als Gast kaum identifiziert. Es könnte ja schlichtweg alles sein, im schlimmsten Fall sogar ein Stück vom Schwein. Falls du irgendwann einmal nach Kirchen reist, wäre es am besten, wenn du beim Griechen speist. Die andere Alternative, die es noch gäb, wäre, dass die Reise dann halt zur Diät gerät. Türkisch man im Kochen, kann's aber nicht. Und was er dir da zaubert, ist kein Gedicht. Lieber fahr ich nach Frankreich und grill den Frosch. Der ist nicht so zäh und der schmeckt meiner Gosch. Türkisch man will kochen, kann's aber nicht. Und was er dir da zaubert, ist kein Gedicht. Lieber fahr ich nach Frankreich und grill den Frosch. Denn der ist lang nicht so zäh und schmeckt meine Gosch. Falls du irgendwann einmal in Kirchen scheißt, kann es dir passieren, dass man dich ausweist. Denn in Kirchen scheißen grenzt an Blasphemie. Und so etwas tolerieren die nie.